Kilo Schweinefett dabei. Deine Tapes laufen im Radio, meine auf Piratensendern. Du schreibst Hits, die einschlagen, und ich liefer mit der AK-Banger. Meine Crew sucht ihresgleichen und schaut nach in der Hölle, doch findet leider keinen, weil sich alle verstecken. Shit, man, guck, ich bin ein kriminelles Mastermind, denn ich glaub dir deine eigenen Lines und sag zu dir, die wär nicht so geil. Fick nicht mit der Posse, ich schlag gerne deine Crew direkt auf den Jupiter. Beschwöre Sinister, per Blutopfer, liefer guten Gewissens, cool Savage. Aussterben bedroht, du bist wie gelähmt und starrst mich an, denn du kommst nicht.